Dann schickten wir zu ihnen einen Gesandten von ihnen. Dient Allah! Keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein?